München, Hofbräukeller, gestern Sonntagnachmittag. Mehr als 400 Menschen drängten sich in einem vollbesetzten Saal, viele mussten stehen. Sie feierten ihr Idol Gabriele Pauli. Liebe Freundinnen und Freunde der Freien Union, liebe Interessenten, liebe Mitglieder, werdende, kommende Mitglieder, wir haben jetzt schon Eintritte von rund 300 und das freut mich riesig. Herzlich willkommen! Wenige Tage nach ihrem Rauswurf bei den Freien Wählern gründete die einstige CSU-Rebellin eine neue, eine eigene Partei, der Name die Freie Union. Eine Partei, deren Bundesvorsitzende sie ist. Unser Ziel ist es, in Deutschland eine Bürgerbewegung ins Leben zu rufen, die wieder die Wünsche der Menschen wahrnimmt. Die Resonanz erstaunlich groß. Aus ganz Deutschland waren potenzielle Parteimitglieder angereist, das Gros natürlich aus Bayern. Unter den Anwesenden viele Männer, die Frau Pauli einfach mal live sehen wollten. Ins Auge stachen viele Lederhosenträger und solche, die ihre Bärte kunstvoll frisiert hatten. Wer nicht auch junge Frauen im schicken Businesskostüm und ältere Herren mit Sakko und Krawatte anwesend gewesen, wäre es wohl eine skurrile Versammlung. Ich komme von Hamburg. Warum den weiten Weg? Ich möchte mal diesen politischen Sumpf ein bisschen entmisten. Nee, von Stuttgart, aus Aalen, weil ich von dem Konzept überzeugt bin, weil es immer wieder Menschen gibt, die die Möglichkeit haben, etwas zu bewegen und da zählt sie dazu. Weil ich auch zu denen gehöre, die in gewisser Weise Politik verdrossen sind. Ich bin einfach auch mal auf der Suche nach neuen Wegen. Ich komme aus Fürth. Es fasziniert mich an der Frau Pauli, dass sie eigentlich einen Weg geht, der nicht links und rechts abweicht. Und diesen Weg geht sie auch durch, ohne Rücksicht auf ihre Person. Man hat ja gesehen, die Posten, die sie verloren hat. Die Erwartungen sind vielleicht wie an Obama. Ich weiß nicht. Es ist ein Versuch. Man soll es unterstützen. Erklärtes Ziel von Gabriele Pauli ist es, mit ihrer Partei Ende September bei der Bundestagswahl anzutreten. Dazu müssten in wenigen Wochen bundesweit 20.000 Unterschriften gesammelt werden. Sie rief die Anwesenden zur aktiven Mitarbeit auf. Wir werden eins versuchen, was ich denke in der Republik bisher einmalig ist, eine Parteigründung innerhalb von 4 Wochen zu vollziehen. Aber wenn es dann noch möglich ist, Landesverbände zu gründen und wenn es dann auch noch möglich ist, Landeslisten für die Bundestagswahl zu bilden. Wenn wir das geschafft haben, dann ist es einmalig in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland. Mit den etablierten Parteien ging die einstige CSU-Politikerin hart ins Gericht. Die materielle Gier hätte sich bei fast allen Politikern durchgesetzt. Es sei an der Zeit, Schluss zu machen mit dem Parteiegoismus und dem Machtstreben der Parteien, forderte sie. Das kam an. Was bei den großen Parteien teilweise läuft an Klüngel und an Ämterschieberei, ich habe eine gewisse Unzufriedenheit. Also ich bin auch kein Mitglied einer anderen politischen Partei. Insofern hätte ich auch keine Bedenken, jetzt zu dieser neuen Partei dann beizutreten. Wegen der Frau Pauli. Das ist eine Frau, die sie nicht verbirgen lässt. Und die hat recht. Die braucht natürlich jetzt einen Ort, die hinter ihrer stehen. Ne? Programmatisch blieb Gabriele Pauli vage. Sie verlangt ein bundesweit einheitliches Bildungssystem, eine Vereinfachung des Steuersystems und mehr nationale Autonomie in der Energiepolitik. Ebenso plädierte sie für die Direktwahl des Bundeskanzlers und der Ministerpräsidenten. Paulis Grundsatz für die Freie Union: Jeder darf querdenken.